Deutschlandfunk. Das Feature. Hallo, Taubenfreunde. Hier ist Sunny 25. In der verletzten Taube, die ich am Bahnhof aufgelesen habe, knistert es. Hallo, Taubenfreunde. Ich weiß, das Sunny klingt seltsam, in der aber Taube, es knirscht und knackst habe, vor sich hin. Es. Ich weiß, das, das habe seltsam, ich noch nie gehört. Was das kann das sein? Was kann das sein? Was raschelt da in der Taube? Was raschelt da in der Taube? Ich mache mir Sorgen. Mache mir Sorgen. Kann mir jemand hier im Taubenforum helfen? Hallo Sunny. Wo knistert die Taube genau? Hallo Sunny, wo knistert Gruß die Taube von genau? Vogelfrei. Von Vogelfrei. Ich habe ihr Hinterteil abgetastet und einen runden Knubbel gespürt. Ich glaube, das Ding macht die Geräusche. Ich glaube, das Ding macht die Geräusche. Als ob der Knubbel, irgendwie arbeitet. Das werden Verdauungsgeräusche sein. Es könnte sein, dass sie zu viele harte Krümel gefressen hat, die bei der Passage durch den Darm aneinanderreiben und dadurch das Knistern verursachen. Überall nur Elend. Die Lebenslust ist mir abhanden gekommen. Und wissen Sie warum? Die Verbrecher, vor ein paar Jahren haben sie sie vergiftet. Dann durften sie es nicht mehr, dann haben sie Taubenfütterungsverbot erlassen. Sie Tauben verhungern zu Tausenden. Und wenn du die fütterst, wirst du natürlich bestraft, zahlst du Loch und Löcher. Also ich schätze, dass wir im Bereich des Hauptbahnhofs Mannheim ca. 500 Tauben haben. Wir sind eigentlich hier relativ hilflos ausgeliefert, weil außer dass wir irgendwo Stacheln drauf machen oder so Drähte ziehen, auf denen so ein Schwachstrom dann läuft, der die Taube allerdings nicht umbringt oder nicht verletzt, können wir eigentlich gar nichts machen. Ich habe auch schon in vielen Städten gewohnt. Dann war der Bahnhof immer ein Ort, da konnte man zum Beispiel auch mal alleine hingehen. Da hat man immer ein entsprechendes Angebot, da hat man immer jemand drumherum. Man geht alleine hin und ist aber irgendwo nicht alleine. Wenn ich in eine Kneipe gehe und mich an den Tresen setze, dann merkt man, wie allein man ist. Und ein Bahnhof, da verfliegt man es vielleicht dann auch mal. Man ist eben in einem quirligen Umfeld. Ich bin nicht zu Hause und kann kein Blödsinn machen. Vielleicht sind das dann auch diese Sehnsüchte, die man hat. Vielleicht haben wir deswegen auch so viele Leute, die sich einfach mal so am Bahnhof aufhalten, wo dann meine Mitarbeiter sagen, der ist jeden Tag da. Wir haben auch Leute, die ganz bewusst jeden Tag kommen, die schon an die DB Information gehen, um mal etwas Unterhaltung zu haben oder sich Reiseverbindungen rausgeben lassen, obwohl wir genau wissen, dass sie nicht fahren. Die Tauben vom Hauptbahnhof, Psychologie eines Sehnsuchtsortes, ein Feature von Rainer Schildberger. Der Mannheimer Bahnhof ist ja interessant, da kommen hier laufen die ICE rein. Wenn der Münchner und der Basler zusammenkommt. Und da wird gesprungen, draußen. Ist einfach in keinem anderen Bahnhof so wie da. Dass so viel Umsteigemöglichkeiten hat. Also ich komme mit dem Zug aus Richtung Basel, 7.23 Uhr an. Und da bin ich eigentlich schon genau da, wo ich sage jetzt mal richtig bin, nämlich gleich da, wo mein Personal ja ist. Da gehe ich dann durch über die Bahnsteige und rede mit allen Mitarbeitern, die gerade da sind, ein paar Worte. Aber das ist für mich eine ganz wichtige Sache, da bin ich gleich eigentlich, man sagt so schön, aufgegleist. Am Eingang gläserne Schiebetüren. Ein paar Raucher belagern die Aschenbecher und paffen hektisch. Zwei Sicherheitsleute der Bahn bewachen die Tür, ein bärtiger Dicker und ein kleiner Dünner mit Putin-Gesicht. Sie halten Ausschau nach Auffälligen. Auch mich haben sie längst im Blick. Sehen sie mir an, dass ich keine Reiseabsichten habe, sondern bloß schauen und Fragen stellen will? Ja, ich zeige ihnen meine Genehmigung, hier sein zu dürfen. Die Mysterien finden am Hauptbahnhof statt, steht da unter Thema des Vorhabens. Der Dicke verschluckt ein Lächeln. Gehen Sie weiter, sagt er, als ich mein Mikrofon hervorhole. Lassen Sie uns unsere Arbeit machen. Der Dünne baut sich auf, die eine Hand schon am Alarmhandy. Durch die geöffnete Glastür fliegt eine Taube hinauf in die Bahnhofshalle. Dreht eine Runde, landet auf einem Sims über den Gästen eines Cafés. Hallo Taubenfreunde, hier Sunny 25. Hallo Taubenfreunde, also, hier Sunny seit Tagen 25. sitzt eine Taube im Bahnhof also, fest. Die sieht jeden Tag schlechter aus. Ich habe mir überlegt, sie mit Futter anzulocken und dann mit einem Kescher einzufangen und ins Freie zu bringen. Was meint ihr? Sunny, du hast nur eine Chance. Wenn die fehlschlägt, kommt sie kein zweites Mal. Sunny, du hast nur Schau eine die Chance. Taube nicht direkt Wenn die an. Fehlschlägt, kommt sie kein Nimm zweites ordentlich Mal. Körner. Schau die Taube nicht direkt auch an. Ein nimm ordentlich Körner. Wenn die nur an den Dreck vom Bahnhof gewöhnt ist, reagiert sie vielleicht nicht. Und du musst schnell sein, wegen der Taubenpolizei. Tauben gehören zu einer geschützten Tierart, obwohl die meisten Tauben, die wir hier haben, alles andere als gesund sind. Die ernähren sich hier von allem, was sie finden und was so herumliegt. Und da haben wir schon ein ganz massives Problem. Vor allen Dingen, jeder Fenstersims verdreckt ist durch Taubenkot, der auch sehr aggressiv ist und auch die Substanz verletzt am Gebäude. Auch sehr schwierig, wenn hier Lebensmittel verkauft werden, vom Eisverkäufer hier über die Backware, wenn dann die Tauben hier durchfliegen. Die sind zu faul und zu geizig, das bisschen Taubenscheiße selber wegzumachen. Servus brauche ich ja keinen. Bin jetzt in der Gaststätte rein, habe meinen Kaffee getrunken und ein Stückchen Kuchen gegessen. Das ist alles, das ist mein Servus, den ich brauche. Und die Bahnhöfe sind doch sauber. Ne? Die Bahnhofshalle ist aufgeheizt vom Sonnenlicht. Menschen suchen auf der elektronischen Anzeigetafel nach ihren Zügen, stehen mit einem Becher Kaffee herum, kaufen noch schnell eine Zeitung oder ein Geschenk. Oder gleiten die Rolltreppen hinunter in den Tunnel, der zu den Bahnsteigen führt. Links und rechts über mir gläserne Büros. Die Leitzentrale, wo der Lauf der Züge im gesamten Rhein-Neckar verfolgt wird. Und auch der Bahnhofsleiter Hans-Jürgen Vogt seinen Sitz hat. Der Bahnhof wurde ja 2000 umgebaut. Man hat ja hier nur die Außenmauern stehen lassen und hat innen rein im Prinzip ein komplett neues Gebäude gebaut. Was hat man gemacht? Riesige Glasfronten, Licht durchflutet, hell, offen, weil man einfach von diesem Düsteren, was ja viele ältere Bahnhöfe haben, weg wollte. Und hier hat man genau das aufgegriffen, was man da gemacht hat. Schön, da kann man wirklich, wie gesagt, wie der Kapitän auf dem Schiff, auf der Brücke in seinen Bahnhof schauen. Hans-Jürgen Vogt ist in einem Bahnwärterhäuschen im Schwarzwald groß geworden. Kein Warmwasser, kein Badezimmer, ein Plumpsklo. Das war so ein kleines Stellwerk mit so weichen Hebel. Und da war ich, manchmal stundenlang, Güterwagen B- und Entladen. Das war mein erster Job bei der Deutschen Bundesbahn. Ich war dann Fahrdienstleiter. Das heißt, ich habe auf einem Stellwerk die Signale bedient, die Weichen gestellt, also praktisch den Zugfahrweg eingestellt. Ich war Schrankenwärter, ich war im Zugbegleitdienst. Ich habe dann in der Erwachsenenbildung die Fachhochschulreife nachgemacht und hatte dann die Chance, noch eben auch 3 Jahre Vollzeitstudium bei der Deutschen Bundesbahn noch zu machen für den gehobenen Dienst. Ja, und vielleicht ist da doch etwas in die Wiege gelegt. Heute trägt er die Verantwortung für 150 Bahnhöfe. Also Bahnhöfe waren immer ein Anziehungspunkt, weil Bahnhöfe, die haben Flair, die haben, wenn man in den Bahnhof reingefahren ist, diese Gleisanlagen, diese Weitläufigkeit, dieses Gewirr an weichen Gleisen, Oberleitungen, das war schon immer etwas ganz Anziehendes. Ich habe keine Ziele mehr, ich lebe noch von heute auf morgen. Nach San Francisco, aber da bringt uns die Bahn nicht hin. Seltsam, auf einem Bahnhof zu sein und nicht abzufahren, nur rumzustehen. Ich gehe zu den Fahrplänen. Wohin käme ich hier eigentlich? Paris, Kopenhagen, Moskau, Basel. Kurz flammt der Gedanke auf, einfach in den erstbesten Zug zu steigen und alles hinter sich zu lassen. Die Vorstellung ist schnell als Romanplot enttarnt. Nachtzug nach Lissabon, das Klischee vom nochmal ganz woanders anfangen. Mich hat es nie dazu getrieben. Auch an diesem Tag auf dem Bahnhof habe ich keinen Ausbruch vor. Und auch sonst wohl keiner hier. Naja, ich habe die Wahl nicht. Ich muss zu meinen Kindern ziehen. Aber wenn ich natürlich keine Kinder hätte und könnte mir aussuchen, vielleicht England, Cornwall, schöne Gegend. Ich war noch nie da, ist mein Traum. Früher war mein Traum Griechenland, Italien, aber diese Länder scheiden aus. Alles Tierquälerei-Länder, scheidet völlig aus. Kein Fuß in solche Länder. Ach Mensch, der Sehnsuchtsort ist da, wo mein Mann ist. Also wenn ich eine Wohnung am Wasserturm hätte, jeden Morgen so den wunderschönen Ausblick hätte hier in Mannheim, die Skyline, das würde mir schon reichen. Früher war man ganz anders mit dem Bahnhof oder auch mit dem Verkehrsmittel Bahn verhaftet. Ich glaube, er hat diese Bedeutung etwas verloren, dass er diese Sehnsüchte wirklich weckt. Und heute ist der Bahnhof für sehr viele, denke ich, Mittel zum Zweck, als Zubringer für einen Flughafen, gerade hier. Wir haben uns auf dem Bahnhof kennengelernt. Es waren Afrikaner, damals zu DDR-Zeiten. Ich weiß nicht, wie das kam, dass wir uns angesprochen haben. Jedenfalls haben wir uns angesprochen und da wurde eine Liebe draus. Es hat lebenslang gehalten. Der Mann ist gestorben. Schlimm. Heute fährt man, ist das schade, so sehr schnell und zwischen Schallschutzwänden durch, machen wir bedauerlich. Wenn Sie heute nach Köln fahren, dann brauchen Sie zwar nur noch die halbe Zeit, aber wie schön war es am Rhein entlang? Also große Strecke nach Hamburg, nach Köln, Trier zum Beispiel und so. Das geht nicht mehr und jetzt mache ich halt alle Tage so kleine Strecken. Seit 5-6 Jahren. Bis dort noch konnte ich noch Fernfahrer machen, ne? Bis zu den 80er Jahren. Und jetzt ist es halt vorbei. Also der Magen, ich könnte es noch, hier oben könnte ich es noch. Aber der Magen ist kaputt und der Darm ist auch kaputt. Ich müsste dann immer Strecken fahren, wo ein Klo dabei ist. Ich fahre halt und steige irgendwo aus und steige irgendwo wieder ein. Ne? 12:45 bin ich weggefahren und jetzt fahre ich wieder zurück. Um mich herum warten, herumdrücken auf den Handys, Stecker im Ohr. Keiner ist erreichbar. Das neue Schweigen, eine Art Schlafwandeln mit offenen Augen, bis der Zug kommt und alle weckt und fordert. Der alte Mann neben mir auf der Bank stellt sich als Karl Graf aus Sinsheim vor. Altmodischer brauner Anzug, fleckig, Vogelgesicht. Der 87-Jährige hat Zeit, deshalb ist er immer unterwegs. Also ich gehe nur dann fort, wenn ich noch sicher bin, dass ich auch sicher wieder heimkomme. Wenn es daheim schlecht geht, dann kann ich ja nicht fortgehen. Ich nehme mir seit 5-6 Jahren schon Abführmittel. Du musst aufstehen, du musst kochen, du musst Wäsche waschen. Alles ist alles ein Zwang. Das ist nicht mehr mein Leben. Weil ich sonst, wenn ich daheim bin, liege ich den ganzen Tag rum. Und wenn ich wegfahre, dann kann ich nicht rumliegen. Morgens um 9 Uhr stehe ich auf. Da muss ich schon aufstehen. Ja? Weil ich lese immer Zeitung bis um 10, halb, 11, 11. Ah, jetzt legst du wieder noch bis um 1 rum und dann esse ich und dann fahre ich fort, dass ich daheim nicht rumliege. Das ist der einzige wahre Grund. Vor 10 Jahren ist seine Frau gestorben. Seitdem fährt er herum. In Hamburg hat er mal eine Nacht über einem Bordell gewohnt. in Straßburg das EU-Parlament besichtigt. Er war an vielen Orten. Seine weiteste Strecke, Wien. In Halle war ich, da habe ich einen Boxkampf angesehen. In dem Hotel war dann ein Boxkampf. Und da bin ich rein, 30 Euro hat's gekostet. Dann habe ich kalt zugeguckt, wie sie sich fresspoliert haben. Ne? Den ersten Zug nach Hause lässt er fahren, um mir das alles zu erzählen. Noch ein Zug und schon sind wir weit zurückgereist. In seine Kindheit. Mit 8 Geschwistern, Armut, jeder nur ein einziges Paar Schuhe und nach der Schule zur Zuckerrübenernte auf den Acker. Wer da nicht parierte, wurde geschlagen. Um 45 kam ich dann in Gefangenschaft in Belgien. Von Belgien mit dem Zug nach Cherbourg, offene Waggon. Und an jeder Brücke standen dann die Franzosen und warfen Dreck und Zeug runter auf die offene Zieg. Das Essen war kaltes Wasser mit ein paar Würfel rote Beete. Das kann einer nicht verstehen, wie heute mit den Lebensmitteln umgegangen wird. Bei mir wird alles gegessen. Kommt nichts in den Abfang. Und wie ihn heute die jungen Leute auf seinen Touren anschauen, wenn er manchmal das Gespräch auf die schweren Zeiten bringt. Die wollen das heute gar nicht mehr wissen. Die Enkel wollen nichts mehr wissen. Uns geht doch jetzt gut. Was ist, wenn es euch schlecht gegangen ist? Uns geht es doch gut und wie es euch gegangen ist, das gibt's nicht mehr. Die guten Zeiten. Die Arbeit im Versandhandel, Verwalter eines Lagerhauses. Nie gefehlt, nie die Gegend verlassen. Bis die Frau krank wird und gepflegt werden muss. 22 lange Jahre. Zwischen zwei Zügen erzählt er das. Vom leeren Haus, wo immer Kinder lebten, die jetzt weit weg wohnen. Und alle Freunde sind tot. Die Welt ist ein Irrenhaus und kann nur noch untergehen. Gucken Sie mal in den Himmel. Da ist auf die Seite ein Kontinentstreifen, und von der Seite kommt eine und von der Seite kommt eine. Die Wolken werden doch so gejagt wie die Bevölkerung auf der Erde. Ich lasse mich nicht mehr hetzen. Der Tag hat 24 Stunden und irgendwie schlecht man sich durch. Und wie der Alte so erzählt, sehe ich mich plötzlich selbst da sitzen. Allein. In ausrangierten Kleidern, Rost in den Gliedern. Getrieben vom Hunger nach Gespräch. In irgendeinem Shoppingcenter mit Gleisanschluss. Den Kopf längst schon auf dem Abstellgleis. Trostlos unterwegs. Es tut weh, obwohl es bloß ein Gedanke ist. Was werde ich tun, wenn es einmal so weit ist? Nee, ich bin nicht auf dem Abstellgleis. Warum? Ich komme doch immer weiter. Hab noch einen Viererschein. Wenn man sich da abstellt, dann ist man selber schuld. Ich habe noch den Verstand und kann mich noch durchsetzen. Ich kann kein Abstellgleis kommen. Sunny 25 hier. Ich hab's nur im Netz gelesen, aber war von euch einer dabei, als unlängst am Hauptbahnhof die Funken flogen? Im Netz gelesen, aber zwei Tauben saßen auf der Oberleitung und setzten das Halteseil in Brand. Da war für Stunden der Zugverkehr lahm. Ich würde lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Ach, das war das. Ich habe mich nur geärgert, dass keine Ansage gemacht wurde und ich zu spät zur Arbeit kam. Ach, das war das. Jetzt weiß ich wenigstens, warum. Wenn man bedenkt, dass die Tauben mal das Symbol für Frieden und Liebe waren. Jetzt heißt es bloß, wieder ein paar fliegende Ratten weniger. Wir haben eine Streckensperrung zwischen Mannheim und Ludwigshafen. Das heißt, es fährt kein Zug von Mannheim nach Ludwigshafen. Das ist im ersten Moment gar nicht schlimm, fährt halt kein Zug. Sagt Herr Körber, der Chef vom Service hier. Aber die Hilflosigkeit der Reisenden, die nimmt wirklich zu. Ja. die nimmt absolut zu. Ja. Manche, die sind wirklich sehr außer sich, dass es jetzt nicht so funktioniert, wie sie sich das jetzt gerade vorgestellt haben. Ja. Und da sind doch viele Leute, ich will nicht sagen überfordert, aber im ersten Moment geschockt. Ja. Die stehen da, die wissen gar nicht, was zu machen ist. Wie komme ich hier schneller, mit dem oder mit dem anderen? Nach Köln. Mit dem hier umsteigen doch. Wo ist Köln? Wenn wir, jetzt, wenn wir nichts mehr nach Köln haben, fahren wir nach Berlin. Da haben wir nichts mehr. Kölner Alarm? Nein, da haben wir nichts. Kein Anschluss, gell? Da geht nichts. Ach, geht komm. Gar nichts mehr. Von Frankfurt Flughafen fährt was nach Köln. 3-4 Stunden später dann. Ja. Die Uniformierten mit den blau-roten Schirmmützen schwärmen aus. Einer von ihnen, Klaus Notheiß, ist seit 20 Jahren der gute Geist am Gleis. Ein Hühne, den so leicht nichts aus der Fassung bringt. Bahnsteig 4, der Hamburger, Bahnsteig 4. Mein Opa war bei der Bahn. Und dann habe ich auch nichts Besseres gewusst als da. So bin ich auch zu der Bahn gekommen. 32 wird er da sein. Wie weit müssen Sie fahren? Hamburg, ja, leider. Also ich habe noch eine Alternative, aber die wird natürlich eine Stunde später in Hamburg fahren sein. Also wenn's also ja, ich. Damit kriege ich es auch hier komplettes Geld zurück. Wurde jetzt in Karlsruhe bereitgestellt. Ich hoffe, dass es sich noch im Rahmen hält. Jeder hat das gleiche Problem, leider. Schwierige Situation, ja, ja, klar, aber ich hoffe, dass es nicht so stark voll wird. Ich komme überall durch, ob klein, ob groß. Bahnhof macht mir keine Schwierigkeiten. Macht mir keine Schwierigkeiten. Man muss immer nett und höflich sein. Ja? Man darf selbst nicht irgendwie aufgebracht sein. Man darf das nicht so hektisch machen, weil man dann die Hektik verbreitet. Man muss es eher in aller Ruhe rüberbringen. Aber doch kompetent. Ja? Wenn man es zu ruhig rüberbringt, wirkt man wieder nicht kompetent. Aussteigen und dann gleich wieder rein. Ja, wir waren ja schnell. Hallo, einsteigen bitte! Prager, ab hier, Prager. Genau, Prager. Wenn sie zu lasch antworten und sagen, oh ja, der kommt schon irgendwann, das glaubt Ihnen kein Mensch. Ja. Ja, wir haben hier keine Wageneinteilung, also keine Buchstabeneinteilung, kein A, B, C, D. Wir haben also hier keine Orientierung für unsere Reisende. Wenn jemand den Wagen sucht, dann sucht er vergeben. Ich bin etwas verwirrt. Ich wollte mit dem 1916 nach Friedrichsfeld. Da hat sich irgendwie Luft aufgelöst oder habe ich da einen Gleiswechsel verpasst? Der hat hinten abgehängt. Da waren zwei Zugteile. Scheiße. Ja, da hat so seine Tücke, der Zug da. Habe ich schon gemerkt. Natürlich gibt es auch Aussagen, die Sie jetzt aus dem jetzigen Bild wirklich ehrlich rübergeben wollen. Die ändert sich aber in 5 Minuten, weil sich die Strecke zum Beispiel öffnet. Ja, dann haben Sie für den Reisenden im Endeffekt gelogen. Der letzte Geburtstag, da war ich in Frankfurt. Und dort war es dann so miserabel, ich konnte kaum mehr laufen. Und dann habe ich zu dem Hotelier gesagt, Herr, Sie können Sie mir nicht nehmen, besorgen, wo mich in den Bahnhof bringt, dass ich mich einhängen kann. Ja? Dann hat er gesagt, doch, doch, doch, das machen wir. Ja? Dann ist einer da gewesen, mit dem bin ich in den Bahnhof gegangen. Frau Detzinger und Frau Müller, bitte kommen Sie zur DB-Information in die Bahnhofshalle. Sie werden dort erwartet. Wenn ich hier jetzt hinfallen würde, beispielsweise, dann müsste ich in den Posten rutschen und dann mich heben, dass ich mich hochziehen kann. Ne? Also frei komme ich nicht mehr hoch. So, jetzt kommt der Franzose. Er fährt über Saarbrücke. Er fährt jetzt nach, wo kommt den Häfen, Karlsruhe. Ne, der fährt jetzt nach Frankfurt. Der kommt von Frankreich. Ja, heute stimmt alles. Also heute ist die erste Klasse vorne, die zweite Klasse ist hinten. Also hier ist Wagen 8 und Wagen 7. Wagen 1 ist ganz vorne in der Spitze. Dafür riecht er nach Frankreich wahrscheinlich, der Wagen, oder? Ja, der riecht dann spektakulär. Baguette an Bord und Rotwein und alles dabei. Cabin number one, so the coach number one is... It's this sector, yeah. By the police department. This sector, yes. Bitte schön. Der Radius geht bis ins Elsass, Weißeburg. Da fahre ich gern hin, weil Weißeburg ist noch wie vor 40 Jahren Deutschland. Ne? Du hast noch den Bäcker um die Ecke, da ist die Gaststätte noch. Du hast noch die Boutique. Wenn ich dort in die Geschäfte gehe, ja, ich muss immer alle Tafel Schokolade kaufen. Und das ist in Weißeburg halt alles noch. Viele Scherer, Lille, alles. Ach, du kannst schön spazieren laufen, es sind überall Bänke. Ich habe jetzt schon ein Lokal gefunden, wo ich essen gehe. Es ist ja jede Wirtschaft, gibt ja eine deutsche und eine französische Speisekarte. Die Bedienung, wo ich jetzt schon zwei, dreimal war, da werden wir mal freundlich begrüßt. Ne? Und du kannst auch in Weißeburg, wenn du sagst, wo geht es denn in den Bahnhof, kriegst du von jedem eine deutsche Antwort. Der geht um 16.37 Uhr. Ja. Schaffen Sie das ohne mich? 7 Uhr. 16.07 Uhr. Kommen Sie mit, ich bringe Sie hintere. Mir ist das zu gefährlich. Die Leute bringen das ganze Leben. Das ist für mich Leben. Das ist nie ein Ort, wo Ruhe ist. Das ist immer der Mensch. Ist immer im Aktiv, bewegt sich, reist, kommt an, Abholung, in Hektik. Manche sind ganz ruhig, aber ist auch klar. Ja, ist Leben einfach. Für mich ist Bahnhof immer Leben. Immer. Wenn Sie jetzt sagen, irgendwie zum Flughafen gehen, ist das auch so, ja? Ja, im Bahnhof spürt man die Zeit. Ganz einfach, weil alles nach Zeit und Fahrplan läuft. Es ist getaktet, sage ich jetzt einfach mal. Und wir haben diese Takte ja hier fast zur Perfektion gebracht. Eigentlich muss man oft sicherlich nicht den nächsten Zug nehmen, wenn man umsteigt zum Beispiel. Sondern man könnte vielleicht auch einen Takt ausfallen lassen. Ich glaube, das macht niemand oder das ist gedanklich schon gar nicht drin. Wenn man sich eine Reiseverbindung rauslässt, dann hat man immer den nächsten Anschluss. Mach mal, verschaffen wir unseren Kunden Zeit. indem wir einen Anschluss nicht sicherstellen. Aber diese Zeit nimmt sich leider niemand, weil man einfach an diesen Takten denkt. In Weißeburg geht alle Stunde ein Zug weg. Ne? Also da brauchst du dich nicht noch richten. 5.33 Uhr, 6.33 Uhr, 4.33 Uhr und so weiter und so fort. Von Zinsheim nach Mannheim bis nach Neustadt-Weinstraße und von Neustadt-Weinstraße nach Weißeburg. Eine halbe, dreiviertel Stunde. Also es ist immer eine schöne Fahrt. Ja, wenn dann mal was Interessantes passieren würde bei verpassten Anschlüssen, das tut es aber nicht. Meistens sitzt man frierend da und die Kommunikation geht gegen Null. Arbeitszeit geht verloren und es passiert nichts Mystisches. Ja. Es passiert nichts. Also der Zug kommt nicht, die Zeit vergeht, Raum und Zeit werden zu irgendeinem Knuddel. Das sind alles Erlebnisse, wo man heute noch Zähne fühlt. Ne? Stellt euch vor, neulich, als der Zug Verspätung hatte, war da eine Frau auf dem Bahnsteig, die hat eine Taube mit einem Donut... Mist. Donut eine Taube mit angelockt. Donut angelockt und dann nach ihr getreten. Und dann nach ihr getreten. Ich hätte die Kuh am liebsten auf die Gleise gestoßen. Mach dich nicht unglücklich, Sunny. Besser gleich anzeigen. Da gibt's Gesetze. Den Typen aus Oberhausen, der eine Taube mit einem Stock erschlagen hat, haben sie sogar verurteilt. Guck mal, da oben sitzt eine Kranke. Alles wird mit Spikes abgewehrt. Wir haben hier zwar eine Taubenvergrämung, sind aber dann auch mit dieser Taubenvergrämung immer in der Schusslinie vieler Tierfreunde, weil diese Stacheln natürlich nicht ganz unproblematisch sind. Auf dem Vorplatz sitzt ein alter Mann mit gelb gerauchtem Bart im Rollstuhl bei den Aschenbechern. Ja, wenn man 4 oder 5 Jahre hier am Bahnhof hier ist, ja, da kennt man langsam die Bahnpolizei, kennt man auch die Sicherheit. Ne? Da habe ich mit denen noch nie keine Ärger. Ich stehe nur hier, rauche meine Zigarette, trinke ab und zu mal meine Bierchen, dann sagen die gar nichts. Eine dünne Frau in einem langen Rock verteilt Zettel. Ja, ich habe so eine Führung von Gott, möchte Traktate den Leuten verteilen, dass sie die lesen und was von Gott erfahren. Und wenn man die Traktate liest, dann kann das Leben ändern. Man darf hier oben am Bahnhof nicht die Leute so gesagt ansprechen. Wenn die dann jemanden sehen, die an die Leute drangehen, ja, die kriegen dann Platzverweis. Ein dunkelhaariger Zopftyp starkst herum und singt. Das Licht einer Zigarette. Die Zigarette ist mir ausgegangen. Da habe ich den Weg verloren. Ich bin Spanier, Vicente. Auf Deutsch, Vincent. Hey! Hallo, hallo, hallo, hallo. Vor ihm auf dem Boden stehen eine Flasche Portwein und eine Vase mit frischen Blumen. Ich schneide Blumen jeden Tag und stelle hier so und mache ein Bild. Das ist Kunst für mich, Kunst. Guck mal, jeden Tag anders. Kennst du die Pflanzen? Nein, no? Du keine Ahnung. Und was da hier, das ist giftig. Das ist, bueno, da hier, was ist das? Schmetterling, Strauch. Immer wenn er Frauen sieht, die ihm gefallen, dann fährt irgendwas in ihn und er rennt ihnen nach. Singt, tanzt, spielt auf seiner Flöte. Ich bin in Deutschland seit 30 Jahren. Ich habe gearbeitet, lange Jahre, aber sehr kaputt. Guck mal. Die Narbe, ich habe 3-mal Fraktur. Und einmal ist das schief gegangen. Der Grat zwischen Spaß und Belästigung ist schmal. 2 Männer haben ihn gepackt und umgeschubst. Er fiel aufs Knie. Ja, aber seitdem bin ich schon gehbehindert. Wegen dieser Aktion. Er trägt einen verwitterten Anzug. Um seinen Hals baumelt ein Rosenkranz mit einem dicken schwarzen Kreuz. Aber das ist Dekoration. Ich glaube nicht. Das kommt von meiner Familie. Meine Familie war sehr religiös. Das ist auch nichts. Meine Omas, die sind alle in die Kirche gegangen und haben den Rosenkranz gebettelt. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Wir kennen unsere Leute hier, alle. Man weiß, was sie machen. Man hat sie vielleicht auch schon mal angesprochen, warum, wieso. Aber auch für Leute, die im Endeffekt einsam sind, ist hier der ganze Tag leben. Da ist der ganze Tag was los und das zieht die Leute halt doch an. Ne? Ja, obwohl sie keine kennen, aber sie fühlen sich dann doch unterhalten. Ne? Bewegt sich immer was, ist immer was los. Hier schreit einer, hier ist einer lustig, hier weint einer oder so. Man ist unterhalten irgendwo und das reicht den Leuten eigentlich. Ja. Ich liebe Leute zu sehen. Ich habe keine Arbeit. Ich komme hier, ich singe und bete. San Joaquín und Santa Ana. Eran los dos Canatero. Da spielt dieses auch Untertauchen in einer Menge eine große Rolle. Nur herumlungern zum Beispiel reicht nicht für ein Hausverbot. Wir brauchen immer noch einen weiteren Tatbestand dazu. Das ist in der Regel dann, und das kommt aber leider Gottes meistens dazu, Betteln, Alkoholisierung, Belästigung von Reisenden, dass sie laut sind. Wenn dann die anderen Reisenden einen riesen Bogen um die Leute machen, dann müssen wir uns natürlich durchsetzen, eben mit Hilfe auch der Hausordnung. Ich habe von der Polizei eine Verfügung plus Verweis, Absolvierung bis Ende August. Die Cops von der Bahn schauen schon auf die Uhr. Die Fente packt seinen Kram. Immer wieder abgelenkt von einer schönen Frau, die gerade angekommen ist und zur Straßenbahn will. Er läuft ihr nach. Sie erschrickt, hebt die Hände zum Schutz. Erst als sie die Blumen sieht, lächelt sie. Steigt mit dem zerzausten Strauß in die Straßenbahn. Vicente winkt ihr nach. Dann zieht er weiter. Seltsamer Unruhestifter. Ein bisschen kommt er mir vor wie der heilige Narr aus den christlichen Legenden. Da gab es schon mal einen Vinzenz von Valencia. Der starb 308 als Märtyrer auf einem Glasscherbenhaufen. Engel trösteten ihn, verwandelten sein Marterbett in ein Blumenlager, heißt es. Habt ihr das gesehen? Eine tote Taube auf dem Dach der Infobox. Ich hab's denen hinterm Tresen gesagt, aber die guckten mich nur groß an. Ich bin dann hoch in die Vielfahrer Lounge und habe ein Foto gemacht. Ist auf meiner Homepage. Sunny25. Hab ich auch gesehen. Aber guck mal genauer hin, Sunny. Das sind Krähenattrappen aus Plastik. Die sollen die Tauben erschrecken. Eine der Krähen ist umgefallen. Schöner Witz. Also wir haben jetzt versucht, auch mit Ultraschall-Tongebern oder mit Falkenrufen. Wenn man da so einen Falke ruft, dann fliegen die kurz weg. Und wenn dann der Falke nicht kommt, sind sie wieder da. Wir hatten eine Zeit lang einen Käfig, da haben wir die Tauben gefüttert. Die konnten dann da rein, konnten fressen, kamen nicht mehr raus. Und dann kam ein Falkner. Und hat dann die Nahrungskette fortgesetzt mit seinen Falken und Adlern. Da durften wir dann nicht mehr machen. Es gibt auch bundesweit entsprechend Urteile, dass das keine natürliche Zuführung von Tauben eben an Falken oder Adler ist, sondern eigentlich eine Verfütterung. Die Tauben, das ist egal, ob Bahnhof oder was, die haben überall ihr Lebensrecht. Die gehören in jede Stadt. Die haben genauso ein Lebensrecht wie die Menschen, die hier zu Millionen rumrennen. Wer hat denn ein Recht, den Tauben das Lebensrecht abzusprechen? Entschuldigung, bitte mit helfen. Keine Arbeit, keine Jesse. Adrilina, Adrilina, nein, da. Ich setze mich auf eine der Bänke auf dem Vorplatz. Gleich neben eine Gruppe Roma, die da schon den ganzen Tag in einer überdachten Nische zugebracht hat. Die Männer tragen Trainingshosen und singen und trinken Bier. Die Frauen hocken stumm daneben und wiegen die Säuglinge. Fangen plötzlich irgendeinen Streit an. Ein paar ältere Kinder trollen herum. Allen ist das Leben auf der Straße anzusehen. Sie rücken näher. Schon bin ich umstellt, halten die Frauen die Hand auf, ziehen die Kinder an meinem Hemd. Die Männer singen weiter und grinsen, prosten mir zu. Eine Weile verharren wir so, sprachlos, bis ich aufgebe und einer der Frauen einen Zehner in die Hand drücke. Wird ihr sofort abgenommen von einem Mann in abgeblätterter Kunstlederjacke. Der zieht los Richtung Bahnhof. Da stehen die Cops. Der Dicke und Putin verweigern den Zutritt. Verschwindet hier! Warum? Ja. Ich meine, Kinder, 7 Monate. Ich bin ja, heute nicht weg. Ja, und hier gibt es auch manchmal Schlägerei und wenn man hier steht und beobachtet das alles, ja, dann klappt dem Moment was wie ein großer Fernseher. Macht mir Spaß, wenn die sich die Cap einhauen, dann kommt die Bahnpolizei, dann kommt dann Ein Krankenwagen, ja, besser als ein Fernseher. Eine Sauerei dort im Bahnhof. Fetze fliegen rum. Die Jugend fliegt halt alle Dreck, alles fliegt, wird nachgeschmissen. Also diese Sauerei, wie es dort dann aussieht. Ne? Und man kann nichts mehr sagen. Die sagen, tu du halt ein Fress. Das geht doch dich nichts an. Ne? Ja, ich weiß, wie weit das ich gehen kann, wenn ich merke, der reagiert kriminell. Na, ich gehe ich fort. Ne? I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Einer in Lederjacke mit Kehlfrisur behauptet, der Sohn von Johnny Ramone zu sein. Er sagt, sein Kumpel, der mit Basecap und Karohemd 66 Jahre alt, prahlt damit, demnächst einen Escort-Service zu eröffnen. Er wartet angeblich auf eine seiner Damen. Wir sind hier und schauen uns um nach schönen Frauen. Nach schönen Frauen. Ja, das war doch so klar. Okay. Zwei junge Türken können auch nicht mehr an sich halten. Wir sind mit einem Sinn gekommen. Wir sind uns erst hier die Haare schneiden gegangen. Und wir schauen uns gerade um und jetzt gerade laufen zwei hübsche Mädchen. Hallöchen. Ich frage sie gerade nach. Hallo. Ach, ihr macht die einfach so an. Hallo, wie geht's? So. Und das ist ein schönes Lachen und das reicht mir schon. Und dann bist du befriedigt für heute? Nee. Befriedigt? Das ist nicht befriedigt. Das ja, wenn ist du einfach, sei, wenn das du ist einfach nur. In einer dunklen Ecke unter verdreckten Decken ist das Reden zu Ende. Da liegt ein Häuflein Mensch. Nur eine knöcherne Hand guckt vor, die nach einem Stück alter Pizza greift. Ich schaue mich um, doch niemand reagiert. Ich traue mich aber auch nicht näher. Mir wird übel von dem Gestank. Ich laufe zur Bahnhofsmission. Hier wissen Sie schon Bescheid. Oft kommen Leute und sprechen uns an, ob wir nicht helfen können von der Bahnhofsmission. Die war zweimal hier. Und haben wir gesagt, das geht nicht, der ganze Raum hat gestunken, also wir können das nicht machen. Wir rufen dann die Polizei an und die Polizei hat uns jetzt endgültig Bescheid gegeben, dass die Frau über einen Anwalt durchgesetzt hat, dass sie sich verwahrlosen lassen darf. Sie will nichts, wird nichts gemacht. Sie stellt nichts an, sie macht nichts kaputt. Solange kann die Polizei nicht eingreifen. Wir brauchen nicht mehr anrufen, die Sache ist geregelt, die Frau hat das Recht, sich verwahrlosen zu lassen und da kann niemand eingreifen. Mein Leben ist gelebt. Ich lebe nur von Tag zu Tag. Ich habe nur mein Leben und mein Leben bestimme ich. Gott hat da nichts zu sagen, da nichts. Warum? Der Gott hilft mir doch nicht, wenn ich da liege mit Schwätzen und schreie wie ein Stickelvieh. Da hat meine Frau geholfen. Irgendwo steckt er. Wo steckt er? Ich weiß ja nicht. Bei mir steckt er nicht. Ich bete das Vater unser mit und Gott weiß was alles, was ich alles gelernt habe. Aber das ist ein Symbol für mich nur, wo man im Konfirmandenunterricht gelernt hat und das bleibt im Leben erhalten. Gute Nachrichten für alle Taubenfreunde. Überall bauen sie jetzt Taubenschläge. Gute in Stuttgart haben sie sogar Langzeitarbeitslose zu Sachverständigen umgeschult, um die zu betreuen. Und in München sollen Schulklassen die Patenschaften übernehmen. Super, oder? Super, oder? Ja, nur bei uns tut sich wie immer nichts. Nur bei uns tut sich wie immer nichts. Wir haben bei der Stadt gekämpft. Wir haben gesagt, mach Taubenschläge. Geht nicht, geht nicht. Du kämpfst gegen Windmühlen. Ich will hier weg. Ich bin hierher gezogen wegen gewisser Umstände und ich gehe wieder weg, ja. Ich bin kein Freund von betreuten Wohnen für Tauben. Es ist sehr aufwendig, man braucht einen Partner, der wirklich und tatsächlich jeden Tag nach Möglichkeit diese Taubenschläge sichtet. Also ich könnte es nicht leisten, mit meinem Personal jetzt auch noch einen Taubenschlag zu bewirtschaften oder egal, wie man das jetzt ausdrücken möchte. Nach Mitternacht. Die letzten Züge gehen ab. Einer nach Frankfurt, ein allerletzter Richtung München, um kurz nach eins. Danach fahren nur noch Güterzüge durch. Der Bahnhof wird sogar abgeschlossen, um ihn zu reinigen. Wer jetzt noch in der Halle ist, wird von der Bundespolizei vor die Tür gesetzt. wie die alte Frau, die mit ihrem billigen Quer durchs Land-Ticket erst wieder ab 9 Uhr morgens fahren darf. Zurück nach Dessau. Die sollten meinen Fahrschein umschreiben und das ging einfach nicht. Ja. Und nun stand ich da. Ich hab eins schon. Naja. Ich hoffe, dass ich draußen nicht. Dass ich meine Ruhe habe von irgendwelchen anderen Leuten. Ich habe woanders, hat man mir das Auge kaputt gehauen. Das ist kein Ort, wo man bleiben kann und so. Eben bloß mal was für die Durchreise. Ich gehe auch nicht mit anderen mit. Auf keinen Fall, denn das ist nicht ungefährlich. Ich kenne hier keinen. Ich bin bloß auf der Durchreise. Wenn ich in Gefahr bin, dann bete ich. Und das hat mir eigentlich immer geholfen. Sollten wir sehen, wir machen hier jedes Jahr einen Weihnachtsgottesdienst in der Halle. Da gibt es eine kurze Ansprache, das sage auch ich dann immer was. Da kommen die Kirchenoberen, da singen wir. Das ist unheimlich bewegend. Die Leute bleiben dann stehen. Die sehen es ja Reisende, die etwas Zeit haben, das Muse spontan stehen bleiben und mitsingen und mitfeiern. Meine Mitarbeiter kommen dazu. Richtig schöne, große Holzfiguren, die stehen immer in der rechten, auf der rechten Seite hier. Eine schöne Krippe. Da wurde mal das Jesuskindchen geklaut aus der Krippe. Das war schade. Wurde aber später wieder hingelegt, zurückgelegt, reumütig hoffe ich. Und ansonsten haben wir eben die normale Weihnachts- nicht überladen. Da lege ich eigentlich auch Wert drauf. So ein Weihnachtsschmuck und Lichter und so weiter, das braucht man natürlich schon auch schon, logischerweise auch in einem Einkaufsbahnhof wie Mannheim. Ich überlege, was ich jetzt mache. Das ist nicht mehr auszuhalten. Es ist ganz doof, dass man sich nicht irgendwo reinsetzen kann. Einen Kaffee trinken. Wenn es schon kalt ist. Ich friere. Zeit, dass die Nacht vorbeigeht. Ja, ich habe die Schnauze voll, das können Sie sich vorstellen. Manche drehen hier eine Runde mit der Straßenbahn. Sehr früh morgens in einem Café in der Bahnhofshalle. Eine Taube hat sich verirrt, tippelt unerschrocken zwischen den Tischen, hinter den Tresen, in die Küche. Bis die Bedienung kommt und sie verscheucht. Die Taube flattert auf, fliegt hoch ins Licht der Kuppel, landet auf einem Stahlträger, sitzt und schaut und wartet. In ein paar Stunden geht mein Zug. Alles, was in Deutschland passiert, schlägt sich auf uns und unseren Bahnhof nieder. Diesen Bahnhof zu managen, ist manchmal nervenaufreibend, aber grundsätzlich macht es eigentlich Schuld. Und hier bin ich das, was ich unheimlich gern bin. Hier bin ich Eisenbahn. Mein Grundsatz ist, wenn ich weiß, es geht nicht mehr, dass mein Leben keinen Sinn mehr hat, dass ich auf andere angewiesen bin, dann mache ich meinem Leben selbst ein Ende. So, jetzt werden wir übergehen. Mario, drei Züge nach Heidelberg. Jedenfalls, meine nächste Aktion ist, deutsche Stars zu gewinnen. Ich werde eine E-Mail verfassen und die dann zum Beispiel an Regina Halmich, Sarah Connor und Peter Maffay schicken. Vielleicht können wir das Thema richtig groß aufziehen und die Vorurteile über Tauben endlich aus der Welt schaffen. Vogelfrei, eure Sunny. Die Tauben vom Hauptbahnhof. Psychologie eines Sehnsuchtsortes. Sie hörten ein Feature von Rainer Schildberger. Es sprachen Michael Witte, Ulrike Schwab und Simon Kirsch. Ton und Technik Eva Pöpplein und Oliver Dannert. Regie Fabian von Freier. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Sendung des Deutschlandfunks 2015.